Zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il fand am 6. Dezember in der Botschaft der DVK in Russland eine Gedenkveranstaltung statt. Daran nahmen teil die Persönlichkeiten der Staatsduma, der Parteien, der Regierung, der Institutionen und der Organisationen in Russland. Zugegen waren dabei auch der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVK in Russland und seine Mitarbeiter. Sie legten am Bild, in dem Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen sind, Blumenkörbe und Sträuße nieder und verbeugten sich davor. Sie sahen sich die Fotos unter dem Motto »Der große Genosse Kim Jong-il lebt ewig fort« an. Sie verharrten in einer Minute des Gedenkens an Kim Jong-il. Auf der Gedenkveranstaltung, eingeleitet mit dem unvergänglichen klassischen Meisterwerk »Wo mag unser heiß ersehnter Herr Führer sein?«, gespielt von den Künstlern des Orchesters des 21. Jahrhunderts, gab es Reden von mehreren Persönlichkeiten.